Nur Unternehmen mit Sitz in Deutschland sind derzeit zur Auskunft verpflichtet. Doch die meisten Unternehmen, die soziale Netzwerke betreiben, haben ihren Sitz im Ausland. Facebook speichert die Daten seiner Nutzer zum Beispiel in den USA. Nach Schätzungen lässt Facebook etwa 2/3 aller konkreten Anfragen zu Bestandsdaten und Internetkonten unbeantwortet. Wenn deutsche Behörden aus den USA darüber hinausgehende Informationen verlangen, klappt das nur über ein meist kompliziertes Rechtshilfeersuchen. In einem Bericht der Welt am Sonntag sprechen sich mehrere Bundesländer für eine gesetzliche Regelung aus, darunter Bayerns Innenminister Herrmann. NRWs Justizminister Kutschaty fordert, dass Facebook innerhalb einer Stunde Anfragen von Strafverfolgungsbehörden beantworten müsse.